Nach wenigen Minuten kam er zurück mit 10 Pfund in Gold und einem Scheck auf Coutts, mit einer Unterschrift versehen, die mich in ein unbeschreibliches Erstaunen versetzte. Ich kann dir den Namen nicht nennen, obgleich dies wohl das Seltsamste an der Geschichte ist. Ich will dir nur sagen, dass es ein Name ist, den man oft hört und oft liest. Der Betrag des Schecks war ziemlich hoch, aber die Unterschrift, ihre Echtheit vorausgesetzt, war gut selbst für einen weit höheren Betrag. Ich erlaubte mir, diesem merkwürdigen Herrn anzudeuten, im gewöhnlichen Leben käme es nicht gerade alle Tage vor, dass ein Mann um 4 Uhr morgens in einem Keller verschwinde und wenige Minuten darauf mit einem Scheck von einem anderen unterschrieben erscheine. Er blieb kalt und höhnisch wie zuvor. »Beunruhigen Sie sich nicht«, sagte er. »Ich werde bei Ihnen bleiben, bis die Bank geöffnet ist und bei der Einlösung des Schecks zugegen sein.« Wir waren damit zufrieden. Der Doktor, der Vater des Kindes, der Übeltäter selbst und ich gingen nach meiner Wohnung, wo wir bis zum Morgen warteten. Nach dem Frühstück gingen wir miteinander nach der Bank. Ich händigte selbst den Scheck ein, unterließ es jedoch nicht zu bemerken, dass ich alle Ursache habe zu vermuten, dass die Unterschrift gefälscht sei. Aber wir hatten uns alle geirrt. Der Scheck war gut und wurde bezahlt. »Wirklich?«, sagte Herr Utterson. »Du denkst darüber wie ich«, sagte Enfield. »Es ist eine böse Geschichte. Niemand sollte mit einem solchen Schurken etwas zu tun haben. Und der Mann, der den Scheck gezogen hat, bekleidet eine hohe gesellschaftliche Stellung, ist eine Berühmtheit in seinem Fach und, was das Schlimmste ist, gilt für einen von jenen Herren, von denen man sagt, dass sie viel Gutes tun.« »Doch es ist vielleicht die alte Geschichte. Erpressung. Ein anständiger Mann, der jetzt für eine kleine Jugendsünde teuer bezahlen muss, obgleich selbst diese Annahme noch lange nicht alles aufklärt.« Nach diesen Worten verfiel Herr Enfield in ein tiefes Nachdenken. Aus diesem wurde er von Utterson erweckt, der in etwas hastiger Weise fragte: »Weißt du vielleicht, ob der Mann, der den Scheck unterschrieben hat, dort wohnt?« »Das ist nicht sehr wahrscheinlich«, sagte Herr Enfield. »Aber ich habe mir seine Adresse gemerkt. Er wohnt in einem der großen Squares.« »Und hast du jemals irgendwelche Erkundigungen über jenes rätselhafte Haus eingezogen?«, fragte Herr Utterson. »Nein, Utterson«, war die Antwort. »Ich hatte eine unerklärliche Abneigung, tiefer in die Geschichte einzudringen. Überhaupt, ich stöbere nicht gern in anderer Leute Angelegenheiten. Versuche es nur einmal, ein Geheimnis ans Tageslicht zu bringen. Wer eine Frage stellt, der schleudert sozusagen einen Stein. Man weiß nicht, wo er hinfliegt und wen er trifft. Man sitzt ruhig auf einem Hügel, stößt einen Stein mit dem Fuße herab. Er rollt und rollt, nimmt andere Steine mit sich und trifft jemand, an den man gar nicht gedacht hat. Und eine Familie ist entehrt. Nein, Utterson, ich habe es mir zum Grundsatz gemacht, je verdächtiger und seltsamer mir eine Geschichte erscheint, desto weniger bekümmere ich mich darum.« »Ein ausgezeichneter Grundsatz, Enfield«, sagte der Advokat. »Ich habe mir aber selber das Haus und die Umgebung genau angesehen«, fuhr Herr Enfield fort.